die Menschen, die du liebst, sie enttäuschen dich. Berauschen ihre Sinne und so trocken ist der Geist. Falsche Wortwahl und sie werden es bereuen, wenn du deine Tore nicht mehr öffnest und sie wieder auf die Erde schmeißt. Die Menschen, die du liebst, sie enttäuschen dich. Berauschen ihre Sinne und so trocken ist der Geist. Falsche Wortwahl und sie werden es bereuen, wenn du deine Tore nicht mehr öffnest und sie wieder auf die Erde schmeißt. Ich soll akzeptieren und mich ins Stillschweigen hüllen. Der Becher, er ist voll, das Gift am Überlaufen quillt. Die Sünden abzuwälzen, um sich besser dazu fühlen. Und wo ist da der Sinn, seine Sorgen wegzuspülen? Bitte reinige den Geist, nicht mit kaltem Gefühl. Die Schriften sind nicht dein, deine Worte aus dem Mund. Selbst du hast eins geflucht und alles dreht sie um. Denn das Leben lebt sich leichter, sorgenfrei in Unvernunft. Schuldig bin ich selber, als Mensch geboren zu sein. Bitte erlöse mich, mach mich endlich frei von den Fesseln, die mich halten. Ich hab genug gesehen, um zu erkennen, dass ich niemals etwas ändert. Wie laut muss ich? Muss ich noch schreien, bis du mich erhörst? Ich lauf dem Licht entgegen, Finsternis, sie holt mich ein. Das Universum ist zu groß und die Menschheit ist zu klein. Wer das nicht versteht, lebt in Vergänglichkeit. Die Menschen, die du liebst, sie enttäuschen dich. Berauschen ihre Sinne und so trocken ist der Geist. Falsche Wortwahl und sie werden es bereuen, wenn du deine Tore nicht mehr öffnest und sie wieder auf die Erde schmeißt. Die Menschen, die du liebst, sie enttäuschen dich. Berauschen ihre Sinne und so trocken ist der Geist. Falsche Wortwahl und sie werden es bereuen, wenn du deine Tore nicht mehr öffnest und sie wieder auf die Erde schmeißt.